Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Allerbarmers Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, in den wirst du niemanden finden können, der ihn Ehre leitet. Und wer von Allah azza wa jalla in die Ehre geleitet wird, der ist fürwahr Ehre geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus ihr hervorgehen mit vermehrtem Wissen und gestärktem Glauben und vergebenen Sünden. Denn er ist derjenige, der zu imstande ist und so ist er derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wir haben beim letzten Mal angefangen zu sprechen über die freiwilligen Gebete und haben sie in zwei Teile eingeteilt. Die Muqayyad Nafila und die Mutlaq Nafila, weil die einen von ihnen eingeschränkt sind in dem Sinne, dass sie aufgrund einer bestimmten Ursache verrichtet werden und die anderen sind Mutlaq, weil es dafür keine bestimmte Ursache gibt. Und wir haben das letzte Mal über das Witr und das Qiyam al-Layl gesprochen und so, und das Tarawih-Gebet und alles, was dazugehört. Und heute werden wir inshallah ta'ala uns weiteren freiwilligen Gebeten widmen, wie zum Beispiel als erstes das Ratiba-Gebet oder die Ratiba-Gebete. Und der Begriff Ratiba kommt vom Wort Rattaba. Rattaba heißt ordnen. Und diese Ratiba-Gebete heißen deswegen Ratiba-Gebete, weil sie vor und oder nach den Fardgebeten angeordnet sind. Und diese Ratiba-Gebete hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam regelmäßig verrichtet und so gehören sie zu seiner Sunna, wobei wir unterscheiden zwischen dem Fall der Reise und dem Fall des Nicht-Verreisend-Seins. Wir lesen dazu einen Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu. Er sagte: Ich habe mir vom Propheten sallallahu alaihi wasallam 10 Rak'a gemerkt. 2 Rak'a vor dem Dhuhr und 2 danach. 2 nach dem Maghrib in seinem Haus, 2 nach dem Isha in seinem Haus und 2 vor dem Subh-Gebet. Das Subh-Gebet ist ein anderer Name für das Fajr-Gebet. Dies war eine Zeit, in der niemand zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hineinging. Mir hat Hafsa radiallahu anha erzählt, dass er, sobald der Gebetsrufer zum Gebet rief, das heißt zum Morgengebet, und die Morgendämmerung einbrach, er 2 Rak'a zu verrichten pflegte, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ein Beispiel für eine Überlieferung eines Sahabi über einen anderen Sahabi, in diesem Fall eines Sahabi. Hier ist die Rede von 10 Gebeten, Entschuldigung, von 10 Rak'a, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam regelmäßig verrichtet. Das sind die Gebete, die wir als Ratiba-Gebete bezeichnen. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, beziehen auch den folgenden Hadith auf die Ratiba-Gebete, wo der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Hadith Habiba, wer täglich 12 freiwillige Rak'a verrichtet, dem wird im Paradies ein Haus gebaut. Wer täglich freiwillig 12 Rak'a verrichtet, dem wird im Paradies ein Haus erbaut. Und dieser Hadith ist aber allgemeiner, als dass wir ihn beziehen auf die Ratiba-Gebete. Das heißt also, wer 12 Rak'a täglich freiwillig verrichtet, ob das die Rak'a, die 12, ob das die Ratiba-Gebete sind oder andere, das spielt keine Rolle. Hauptsache, kommt täglich auf seine 12 Rak'a irgendwie, dann wird ihm dieser Lohn insha'Allah ta'ala zuteil. Und diejenigen, die diese 12 Rak'a auf die Ratiba-Gebete bezogen haben, wir sehen ja, dass es 2 mehr sind als die 10, die wir vorhin im Hadith von Ibn Umar gehört haben, weil es auch überliefert ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er nicht nur 2, sondern auch 4 Rak'a regelmäßig vor dem Dhuhr-Gebet zu verrichten pflegte. So heißt es in einem anderen Hadith von Aisha radiallahu ta'ala anha. Sie sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 4 Rak'a vor dem Dhuhr und 2 vor dem Morgengebet nie unterlas. Und das weist auch dahin, dass er es regelmäßig gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und hier sehen wir auch, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, jeder von ihnen das überliefert, was er sich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gemerkt hat, beziehungsweise das, was er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat. Ibn Umar hat die zwei gesehen, hat zwei überliefert. Aisha hat auch gesehen, dass er vier verrichtet hat. Oder hat sie auch die vier überliefert. Und alles Sunnah über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist allgemein, das sind diese Hadith, haben wir jetzt erwähnt, als Beweise erstens für die Gesetzlichkeit der Ratibe-Gebete und zweitens für die Anzahl der Raka'a. Und nun möchten wir inshallah über die einzelnen Gebete sprechen. Zunächst einmal beginnen wir aus zwei Gründen mit den zwei Raka'a vor dem Fajr-Gebet. Erstens, weil nach einer Anzahl von Ulama das erste Gebet ist, das man am Tag verrichtet. Das Fajr-Gebet gilt als das erste Salah nach denjenigen Gelehrten, die das Asr-Gebet als das mittlere Gebet bezeichnen. Der zweite Grund ist, weil diese zwei Raka'a hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam niemals unterlassen. Weder wenn er zu Hause war, noch wenn er auf der Reise war. Und so weist es darauf hin, dass sie besondere Raka'a sind, besonders wertvoll sind und wertvoller als alle anderen Ratiba-Gebete. Deswegen sagte er sallallahu alaihi wasallam, Raka'at al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Er sagte, die beiden Raka'a des Fajr-Gebetes sind besser als das Diesseits und alles, was es darin gibt. Wenn das für ein freiwilliges Ratiba-Gebet gilt, wie steht es dann mit einem Fard-Gebet, das Allah azza wa jall erstens zur Pflicht gemacht hat und zweitens, dass Allah subhanahu wa ta'ala mehr liebt als die freiwilligen Gebete und drittens, Gebete, die Allah subhanahu wa ta'ala speziell direkt seinem Propheten alaihi salatu wassalam eingegeben hat, ohne dafür Jibril alaihi salam damit zu beauftragen in der Nacht der Himmels und in der Nachtreise und der Himmelsreise. Aisha radiallahu anha berichtet über diese zwei Gebete, über die zwei Raka'a vor dem Fajr-Gebet. Sie sagte, sobald die Morgendämmerung einbrach, verrichtete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zwei Raka'a. Danach sagte sie, ich frage mich, hat er in ihnen beiden überhaupt die Fatiha gelesen? Hat er in ihnen beiden überhaupt die Fatiha gelesen? Und diese Überlieferung weist darauf hin, dass er sich sallallahu alaihi wasallam kurz gefasst hat bei diesen beiden Raka'a. Dass eine Sunna ist, dass man sie nicht in die Länge zieht. Und diese Frage, die sie sich gestellt hat, hat er überhaupt in diesen beiden Raka'a die Fatiha gelesen, ist ein Ausdruck der Übertreibung. Das heißt, ein Ausdruck, dass sie will damit ausdrücken, dass er sich dahin besonders kurz gefasst hat. Nicht, dass er die Fatiha nicht gelesen hat, sondern dass er sich darin besonders kurz gefasst hat, sallallahu alaihi wasallam. Der Beweis dafür ist, dass auch überliefert worden ist, dass er bestimmte Suren gelesen hat nach der Fatiha. Und zwar heißt es im Hadith von Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, dass er in der ersten Raka'a nach der Fatiha, Qul ya ayyuhal kafirun gelesen hat. Und in der zweiten Raka'a, Qul huwallahu ahad, nach der Fatiha. Insofern wissen wir, dass man die Fatiha liest und auch die anderen beiden Suren. Ebenso hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auch andere Sachen gelesen nach der Fatiha. Und am besten ist es immer für einen Muslim, wenn er abwechselt. Einmal die eine Sunna praktiziert und einmal die andere Sunna praktiziert. Erstens ist er dann dem Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wasallam näher. Und zweitens bewahrt er dadurch auch die Sunna des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat nicht nur das Gebet immer verrichtet, er hat es nicht nur auf der Reise verrichtet, sondern er hat sogar, wenn er es verpasst hat, es nachgeholt, selbst wenn es auf der Reise gewesen ist. Denn die Reise, liebe Geschwister, ist ein Inbegriff für eine Anstrengung, für eine anstrengende Tat. Gerade damals. Und wenn du dir überlegst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Gebet trotzdem verrichtet hat, auch wenn er auf der Reise gewesen ist, und selbst wenn er es auf der Reise einmal, als er es verpasst hat, hat er es trotzdem nachgeholt, dann weist es darauf hin, wie wichtig es ist. Und deswegen, manche Ulama haben so gesagt, dass dieses Gebet واجب ist, weil er so darauf geachtet hat, sallallahu alaihi wasallam. Und Abu Qatada, rahimahullah, wa radiallahu anhu, berichtet in dem berühmten Ereignis, er sagt, dass Bilal, radiallahu anhu, den Adhan ausgerufen hat. Es geht jetzt um die Zeit zwischen dem Sonnenaufgang und, also es geht um die Vormittagszeit, als sie das Fajr-Gebet verschlafen hatten. Er sagte, Bilal rief den Adhan aus, sie beteten dann die beiden freiwilligen Raka'a des Fajr-Gebetes und dann das Fajr-Gebet selbst. Das war, wie gesagt, auf der Reise. Und diese Sache, das heißt, dass man das Fajr, dass man das Sunnah-Gebet, das Fajr-Salah nachholt, gilt, sofern man dadurch natürlich keine Pflicht verletzt. Das bedeutet, in diesem Fall ist er, alaihissalatu wassalam, nach Sonnenaufgang erst aufgewacht. Wenn du nach Sonnenaufgang aufwachst, dann ist die Fajr-Zeit sowieso schon vorbei. Insofern hast du jetzt Zeit, dein Fardgebet nachzuholen. Und deswegen hat er, alaihissalatu wassalam, erst mit dem Sunnah-Gebet angefangen und danach mit dem Fardgebet weitergemacht. Denn wenn er sofort hätte das Fardgebet verrichten müssen, sobald er sich daran erinnert, dann hat er mit dem Fardgebet begonnen und danach das Sunnah-Gebet verrichtet. Aber er hat erst mit dem Sunnah-Gebet begonnen und danach das Fardgebet verrichtet. Und der zweite Fall ist aber, wenn du das Fajr, wenn du das Sunnah-Gebet verpasst und du kurz vor Sonnenaufgang aufwachst. In diesem Fall, wenn du in diesem Fall dein Fajr-Gebet, das Sunnah-Gebet verrichten würdest, würdest du das Fardgebet verpassen. Deswegen, wenn man kurz vor Sonnenaufgang aufwacht, dann beschäftigt man sich nicht mit einem freiwilligen Gebet, denn eine Regel lautet, Dar'ul Mafsada awla min jalb al-maslaha. Das heißt, ein Übel abzuwehren, hat Vorrang gegenüber einer guten Tat herbeizurufen oder herbeizuführen. Und in diesem Fall ist die gute Tat das Fajr-Gebet, das Sunnah-Gebet. Und die üble Tat ist was, die man abwehrt, eben, dass man das Fajr-Gebet verpasst, das Fard-Gebet verpasst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, über ihn ist überliefert worden, wie gesagt haben, dass wenn man das Fajr-Gebet verpasst, nach Sonnenaufgang holt man es nach. Und wenn man es zu spät, wenn man zu spät aufwacht und nur noch Zeit übrig bleibt, um das Fard-Gebet zu verrichten, unterlässt man es selbstverständlich, das Sunnah-Gebet. Und jetzt gibt es einen weiteren Fall, über den es Meinungsverschiedenheit gibt unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und zwar berichtet uns Qais ibn Amr, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sah einen Mann nach dem Fajr-Gebet zwei Rak'a verrichten. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, das Morgengebet besteht aus zwei Rak'a. Steht ihr? Der Mann hat nach dem Gebet ist aufgestanden, hat nochmal gebetet. Sagte, das Morgen besteht aus zwei Rak'a. Warum betest du nochmal zwei? Dann sagte der Mann, ich hatte die beiden Rak'a vor dem Pflichtgebet nicht verrichtet und so habe ich es jetzt getan. Und dann schwieg der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. So heißt es bis dahin. Und diese Überlieferung ist umstritten. Das heißt, manche Gelehrte haben gesagt, sie ist authentisch aufgrund verschiedener Überlieferungswege. Und andere haben gesagt, dass sie nicht authentisch ist. Und denn der allgemeine Grundsatz lautet, dass man nach dem Fajr-Gebet kein Salah verrichten darf. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, der bei Bukhari und bei Muslim ist und der über zahlreiche Sahaba radiallahu anhu beliefert worden ist, kein Gebet nach dem Fajr, bis die Sonne aufgegangen ist, und kein Gebet nach dem Asr, bis die Sonne untergegangen ist. Deswegen, wenn man das Fajr-Gebet, das Sunnah-Gebet vor dem Fajr-Gebet verpasst hat, ist es besser, wenn man es erst nach dem Sonnenaufgang nachholt. Und sollte jemand nach diesem Hadith handeln, im Glauben, dass diese Überlieferung authentisch ist, darf man ihm das nicht übel nehmen. Aber besser ist es, wie gesagt, wenn man es hinausschiebt. Das nächste Ratiba-Gebet ist das Ratiba-Gebet vor dem Dhuhr und vor dem nach dem Dhuhr-Gebet. Vor und nach dem Dhuhr-Gebet. Und so heißt es Im gleichen Hadith von Ibn Umar, den wir bereits schon erwähnt haben, da würden diese zwei Rak'a vorher und zwei Rak'a nachher erwähnt. Aber es ist auch überliefert worden, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vor dem Dhuhr vier verrichtet hat, wie wir auch bereits vorher schon gehört haben. Und jetzt kommt noch hinzu, das heißt, dass man darf vorher zwei verrichten und man darf auch vorher vier verrichten. Und am allerbesten ist es, wenn man vorher und nachher vier verrichtet. Das sind also drei verschiedene Versionen. Entweder verrichtet man vorher zwei, nachher zwei, oder vorher vier und nachher zwei, oder vorher vier und nachher vier. Und die beste Version ist die letzte, selbstverständlich, weil sie die anstrengendste ist und weil sie meistens Sajda beinhaltet und weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam demjenigen versprochen hat, der das macht, dass er vor dem Höllenfeuer bewahrt ist. Deswegen, wer sicher sein möchte, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn vor der Hölle schützt, achtet darauf, denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wer darauf achtet, regelmäßig vor und nach dem Dhuhr-Gebet vier Rak'a zu verrichten, der ist vor dem Höllenfeuer geschützt, beziehungsweise er wird dem Höllenfeuer verwehrt. Das heißt, es ist dem Höllenfeuer verboten, ihn zu verzehren. Das ist eine gewaltige Belohnung von Allah Azza wa Jal für eine wenige, für eine kleine Tat. Es wird überliefert über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dass er, wenn er ein Ratibergebet verpasst hat, er dieses Ratibergebet nachgeholt hat. So heißt es in einem Hadith von Aisha, sie berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Dhuhr einmal vier, oder dass er nach dem Dhuhr vier Rak'a betete, wenn er sie vorher nicht verrichtet hatte. Dass er nach dem Dhuhr vier Rak'a verrichtet, wenn er sie vorher nicht verrichtet hatte. Das passt mit der Version, dass man vorher zwei betet und nachher zum Beispiel zwei betet. Ja, haben wir das auch eine authentische Version. Und auch wenn der Prophet alaihi salatu wassalam nicht selbst immer vier und vorher nachher vier verrichtet hat, so weist seine Aussage darauf hin. Und manchmal hat der Prophet alaihi salatu wassalam auf Dinge hingewiesen, auch wenn er sie selbst nicht praktiziert hat, aus Angst davor, es den Leuten zu schwer zu machen. Die Leute, wenn sie sehen, was er alles leistet, alaihi salatu wassalam, die Sahaba, die wollen sie ihm nachmachen. Deswegen hat er manche Dinge ausgelassen, aus Angst davor, dass es zu anstrengend wird für seine Freunde. Das gehört fällt unter die allgemeine Aussage Allahs Azza wa Jal, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich nur als Barmherzigkeit zu allen Weltenbewohnern entsandt. So viel, dass, und aus diesem Hadith Ma'ashat nehmen wir, wenn du ein Sunna-Gebet, ein Ratiba-Gebet verpasst hast, ist es gesetzlich für dich, dieses Gebet nachzuholen. Beim Fard-Gebet wissen wir es, aus dem berühmten Hadith von Anas oder Abu Qatada. Und ebenso haben wir es auch gelernt vom Hadith Abu Qatada vorhin, denn er sagte, dass der Prophet alaihi salatu wassalam, nachdem Bilal den Adhan ausgerufen hat, am Vormittag hat er sein Sunna-Gebet verrichtet und danach sein Fard-Gebet verrichtet. Also aus diesem Hadith und aus dem anderen Hadith entnehmen wir die Gesetzlichkeit des Nachholens von Sunna-Ratiba-Gebeten. So viel vor dem Dhuhr als auch nach dem Dhuhr. Jetzt wissen wir, was vor und nachher Sunna ist. Was ist manchmal zur Mittagszeit verrichten wir nicht das Dhuhr-Gebet, sondern stattdessen das Jum'ah-Gebet, das Freitagsgebet. Vor dem Freitagsgebet gibt es richtigerweise keine Sunna mit festgeschriebener Anzahl an Rak'a. Noch einmal, richtigerweise gibt es vor dem Jum'ah-Gebet kein Sunna-Ratiba-Gebet mit einer festen Anzahl an Rak'a. Weil das nicht überliefert worden ist. Es ist nicht überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dem Jum'ah-Gebet zwei oder vier oder sechs Rak'a oder mehr oder weniger regelmäßig verrichtet hat. Und zu sagen, dass man genauso wie man vor dem Dhuhr-Gebet vier Rak'a verrichtet, dass man vor dem Jum'ah auch vier Rak'a verrichtet, das ist ein ungültiger Qiyas. Weil man hier von einer Ibadah auf die andere schließt, obwohl man gar nicht weiß, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dem Dhuhr-Gebet vier Rak'a verrichtet hat. Das heißt, die Illa ist unbekannt. Wenn die Illa unbekannt ist, dann kann man auch keinen Qiyas machen. Deswegen bleibt man dabei. Ist es aber erlaubt, dass man vor dem Dhuhr-Gebet, vor dem Jum'a-Gebet betet? Die Antwort findest du im folgenden Hadith von Abu Sa'id und Abu Huraira radiallahu ta'ala anhumah. Sie berichten, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte: Wer am Freitag den Ghusl vollzieht, seine schönsten Kleider anzieht, sich parfümiert, wenn er welches hat, dann zum Freitagsgebet kommt und sich nicht durch die Reihen drängt, dann an Raka so viele betet, wie Allah es für ihn bestimmt hat. Dann, sobald sein Imam kommt, so lange zuhört, bis das Salah vorbei ist, so ist all dies eine Sühnleistung für ihn, für alles, was an Sünden zwischen diesem Freitag und dem vorigen begangen wurde. Und Abu Huraira radiallahu anhu sagte, und noch 3 Tage dazu. Denn er sagte, eine gute Tat wird 10-fach vergolten. Insofern, aus diesem edlen Hadith verspricht der Prophet sallallahu alaihi wasallam demjenigen, der regelmäßig am Freitaggebet teilnimmt, dass ihm immer die Sünden vergeben werden, die er zwischen den Freitagen gemacht hat. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, der entscheidende Teil am Hadith ist, er sagte, dann an Raka'a so viele betet, wie Allah es für ihn bestimmt hat. Wie viel hat Allah Azza wa Jal für dich bestimmt, dass du beten wirst vor dem Jum'a? Das weiß niemand außer Allah Azza wa Jal. Deswegen gemeint ist mit dieser Aussage, du sollst beten, wie viel du möchtest. Du sollst beten, so viel du kannst. Und das ist natürlich auch eine Sunna, die yani sehr, sehr vernachlässigt wird. Ja? Also die meisten Leute, kommen in die Moschee, beten maximal, wenn überhaupt, ihre 2 Raka'a und dann setzen sie sich hin. Und viele von ihnen kommen sogar erst, wenn der Imam bereits schon mit der Predigt angefangen hat. Aber wenn Allah Azza wa Jal dir den Erfolg verdient hat, dass du zum Freitagsgebet früh kommst, dann sollst du die Zeit vorher nutzen und dich nicht irgendwo anders aufhalten, unterhalten und deine Zeit verschwenden zur besten Zeit. Denn derjenige, der auf ein Gebet wartet, befindet sich schon in einem Gebet. Insofern sollst du entweder beten oder du sollst dein Koran, dein Mushaf holen und aus dem Mushaf lesen und die Zeit nutzen, sinnvoll nutzen. Denn das ist der beste Tag, über den die Sonne in der Woche scheint. Das ist der Freitag. Tayyib, diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist darauf hin, dass man vor dem Jum'a beten darf und beten soll. Gibt es eine Einschränkung? Naam, es gibt eine Einschränkung. Die Einschränkung ist, wenn natürlich die verbotene Zeit eintrifft, logischerweise. Denn die verbotene Zeit, sie beginnt kurz bevor die Mittagszeit beginnt. Also wenn die Sonne nämlich am höchsten Punkt steht im Himmel, das heißt zum Mittag, zur Hälfte des Tages, das ist zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, genau diese Mitte, das ist dann kurz bevor die Dhuhr-Zeit eintrifft, das ist eine verbotene Zeit. Das heißt, zu dieser Zeit darf man natürlich kein Gebet verrichten. Aber ansonsten, ansonsten ist die gesamte Zeit vorher einem erlaubt zu beten. Ja. So viel zu dem vor dem Jum'a-Gebet. Nach dem Jum'a-Gebet, darüber reden wir inshallah ta'ala, wenn wir über das Freitagsgebet sprechen. Nach dem Maghrib-Gebet ist es Sunna, dass man 2 Raka'a verrichtet. Es gibt auch eine Überlieferung, dass man 6 verrichtet, aber das ist da'if. Das ist eine unauthentische Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Man darf nach dem Maghrib-Gebet beten. Also es ist eine offene Zeit, man kann viele Raka'a verrichten. Aber das mit der Absicht des Sunna des Propheten zu folgen, sallallahu alaihi wasallam, das macht man nur mit 2 Raka'a, wallahu a'lam. Das ist nach dem Maghrib-Gebet. Und das gilt als Ratiba-Gebet. Die 2 Raka'a nach dem Maghrib gelten als Ratiba-Gebet und gelten nicht als Nachtgebet, als Qiyam al-Layl. Nach dem Isha-Gebet, wir haben gesagt nach dem Maghrib, weil es vor dem Maghrib-Gebet kein Ratiba-Gebet gibt. Man darf beten und es ist auch erwünscht zu beten, aber es ist kein Gebet, das der Gesandte sallallahu alaihi wasallam regelmäßig zu verrichten pflegte. Nach dem Isha-Gebet Es ist ebenfalls eine Sunna, dass man dort danach zwei Raka verrichtet. Und wie heißt es, vor dem Isha-Gebet gibt es kein Ratiba-Gebet. Vor dem Isha gibt es richtigerweise kein Ratiba-Gebet. Weder zwei Raka noch vier Raka. Darf man vorbeten? Taban, man darf vorbeten, weil die Zeit vor ist ja eine Zeit, der es erlaubt ist, ein Gebet zu verrichten. Wir haben vorhin gesagt, jetzt wissen wir die verschiedenen Ratiba-Gebete. Wir haben vorhin gesagt, dass man Ratiba-Gebete nachholen darf. Grundsätzlich, dass man Ratiba-Gebete nachholen darf. Die Frage ist aber, darf man diese Ratiba-Gebete zu jeder Zeit nachholen oder gibt es da eine Einschränkung? Und wir haben gesagt, grundsätzlich, wann verrichtet man seine Gebete? Zu Zeiten, in denen das Beten nicht verboten worden ist. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir an dieser Stelle folgende Überlieferung uns näher anschauen, indem der Gesandte sallallahu alaihi wasallam über ihn überliefert ist, dass er einmal nach dem Asr-Gebet zwei Rak'ah verrichtete. Und da wollten die Sahaba wissen, worum geht es da. Quraib berichtet, dass Abdullah ibn Abbas, Abdurrahman ibn Azhar und Al-Miswar ibn Makhrama, radiallahu anhum, Quraib ist einer der Tabi'i. Und er berichtet, dass diese drei haben ihn einmal zu Aisha, radiallahu ta'ala anha, der Ehefrau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, geschickt. Sie sagte, grüß sie von uns allen und frage sie nach den zwei Rak'a nach dem Asr-Gebet. Und sag, also das heißt, sie haben einmal gesehen, dass der Prophet nach dem Asr zwei Rak'a verrichtet hat. Und warum hat er das gemacht? Worum geht's da? Und sag ihm, uns wurde mitgeteilt, dass du sie immer verrichtest und wir haben erfahren, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies verbat. Das ist bekannt, denn Ibn Abbas und andere Sahabe gehören zu denen, die überliefert haben, dass der Prophet es verboten hat, nach dem Asr zu beten. Quraib sagte, ich ging dann zu ihr hinein und teilte ihr mit, weswegen sie mich geschickt hatten. Da sagte sie, geh zu Salama. Salama ist eine andere Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil die Sahaba radiallahu ta'ala anhum oft auf andere Menschen verwiesen haben. Erstens, weil andere manchmal es besser gewusst haben. Nicht jeder weiß alles. Manche Dinge weiß jemand anderes besser als einer selbst. Deswegen haben sie verwiesen. Und zweitens, weil manchmal die Sahaba radiallahu anhum Angst gehabt haben, über Allah azza wa jalla etwas zu sagen und dabei einen Fehler zu machen. Und so hat sie Quraib an Salama radiallahu anha weitergeleitet. Dann Quraib sagte, dann ging ich zu ihnen zurück und teilte ihnen mit, was sie mir gesagt, worauf sie mich aus demselben Grund zu Salama sandte. Salama sagte dann, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört, wie er verbat, diese zwei Rak'a zu verrichten. Dann habe ich gesehen, dass er sie selbst verrichtet hat. Er verrichtete einmal das Asr-Gebet. Er ging dann ins Haus und bei mir waren ein paar Frauen von den Banu Haram und den Ansar. Dann betete er die zwei Rak'a und ich schickte das Sklavenmädchen zu ihm. Ich sagte zu ihr, stell dich neben ihn hin und sag, Salama sagt, O Gesandter Allahs, ich habe gehört, dass du es verbatest, dass man diese zwei Rak'a verrichtet und sehe aber, dass du es dennoch tust. Wenn er dir mit seiner Hand ein Zeichen gibt, dass du warten sollst, dann warte. Das Sklavenmädchen machte dies und er gab ihr ein Zeichen, dass sie warten sollte, weil sie offensichtlich war am Beten. Daraufhin wartete sie. Als er fertig war, sagte er, O Tochter von Abu Umayyah, du fragst mich nach den zwei Rak'a nach dem Asr. Es kamen zu mir Leute von Abdul Qais, um den Islam anzunehmen. Ein Volk. Sie haben mich an den beiden Rak'a nach dem Asr, nach dem Dhuhr-Gebet gehindert. Und das sind diese beiden. Insofern wurde er abgelenkt, alayhi salatu wassalam, diese zwei Rak'a, Sunnah Rak'a nach dem Dhuhr zu verrichten. Und dann hat er sie nach dem Asr-Gebet erst verrichtet. Und die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind unterschiedlicher Ansicht, wie man diese Hadithe in Einklang bringt. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass Aisha sagte, ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die beiden Raka'a nach dem Asr bei mir niemals unterlassen. Natürlich gemeint ist niemals nach diesem Ereignis, nachdem es stattgefunden hat. طيب. Die Frage ist, aus fiqh-technisch, wie gehen wir damit um, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf der einen Seite etwas gemacht hat und auf der anderen Seite es uns verboten hat? Die Ulama, rahimahumullah ta'ala, haben dafür verschiedene Ansätze und der folgende Ansatz löst uns, alhamdulillah, dieses Problem. Denn wir haben verschiedene Dilalat, sagt man, verschiedene Aussagen mit verschiedener Beweiskraft. Die eine Beweiskraft ist die sprechende Beweiskraft, das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt etwas, nennt man Dilalatul Qawl. Und die andere Beweiskraft ist die tatsächliche, oder die, ja, kann man sagen, die tatsächliche Beweiskraft, das heißt, dass er eine Tat vollzieht, alayhi salatu wassalam, hat diese zwei Raka'a verrichtet. Und welche der beiden Hadith-Arten geht vor, zweifellos, wenn es darauf ankommt, geht seine Aussage, sallallahu alayhi wasallam, vor seine Tat. Geht seine Aussage vor seine Tat. Zweitens, wenn wir einen Hadith haben, der uns etwas erlaubt und einen Hadith haben, der uns etwas verbietet, dann geht auch in diesem Fall der Hadith vor, der uns etwas verbietet, gegenüber dem Hadith, der uns etwas erlaubt. Das ist das eine. Insofern wissen wir, wenn wir nach einem der beiden Hadithe handeln wollen, handeln wir lieber nach demjenigen Hadith, der uns etwas verboten hat, damit wir nichts Verbotenes begehen. Ebenso, was diese Sache stärkt, ist folgender Hadith von Sahih Muslim. Und zwar, Abu Salama fragte Aisha radiallahu anha über die zwei Raka'a, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Asr verrichtet hat. Da sagte sie, kana yusallihuma qabla al-asri, thumma innahu shughila anhuma aw nasiyahuma, fasallahuma ba'da al-asri, ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها. Sie sagte radiallahu anha als Antwort, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie eigentlich immer vor dem Asr verrichtet, die zwei. Aber er wurde einmal abgelenkt oder war einmal beschäftigt. Oder er hatte sie beide vergessen. Dann hat er sie nach dem Asr-Gebet verrichtet. Und dann hat er sie regelmäßig gemacht. Denn wenn er ein Gebet verrichtet hat, hat er es regelmäßig gemacht. Und diese Überlieferung weist darauf hin, dass diese Sache zu den Besonderheiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehören. Denn er hat es uns verboten, er hat aber etwas gemacht speziell, was nicht für andere gilt. Wallahu ta'ala a'lam. Nun wissen wir, wie und wann wir diese Ratibe-Gebete zu verrichten haben. Und die Frage ist nun, wenn wir ein Fardgebet, also wenn wir ein Ratibe-Gebet vor dem Fardgebet verrichten, klar, beten wir das Ratibe-Gebet und danach beten wir das Fardgebet. Und wir können das auch direkt danach verrichten. Aber wenn wir ein Fardgebet verrichtet haben, sollen wir dann gleich danach das Ratibe-Gebet verrichten oder sollen wir dazwischen eine Pause lassen? Und die folgende Überlieferung weist darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gleich nach dem Fardgebet das Ratibe-Gebet verrichtet hat, sondern dass er erstmal die überlieferten Bittgebete gesprochen hat, die überlieferten Adhkar gesprochen hat. So berichtet uns Thauban, radiallahu ta'ala, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Gebet beendete, bat er Allah dreimal um Vergebung und sagte, O Allah, du bist der Friede und von dir kommt der Friede. Gesegnet seist du, der du voller Ruhm und Großzügigkeit bist. Einer der Überlieferer sagte, wie bittet man Allah um Vergebung? Er sagte, indem du sagst, ich bitte Allah um Vergebung ich bitte Allah um Vergebung. Das heißt auf Arabisch, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Fardgebet erstmal dreimal Astaghfirullah gesagt und danach Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Das ist die Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das weist darauf hin, dass er erst einmal die Dhikr gesprochen hat. Und es gibt keine Überlieferung, die besagt, dass er sallallahu alaihi wasallam erst das Sunnah-Gebet verrichtet hat und danach die restlichen Dhikr gesprochen hat. Und die folgende Überlieferung darf man auch nicht falsch verstehen. Aisha sagte, radiallahu anha, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Taslim sprach, blieb er nur so lange sitzen, wie man Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram gesagt hat. Und, oder wie man das so lange das braucht, um das zu sagen. Manche Leute haben darunter verstanden, dass man direkt danach aufsteht. Aber das stimmt nicht, denn der Prophet alaihi salatu wasalam war noch in Richtung Qibla. Das heißt, der Prophet war in Richtung Qibla, sprach diese Adhkar und danach drehte er sich zu den Leuten um und sprach die restlichen Adhkar. Und der Beweis dafür ist, dass er sallallahu alaihi wasallam seine Sunnah-Gebete regelmäßig zu Hause verrichtete und nicht in der Moschee. Denn Zayd ibn Thabit sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gebet zu Hause zu verrichten ist besser als in dieser meiner Moschee bis auf das Lichtgebet. Und das sagte er in Medina. Und deswegen manche Leute fragen sich, soll ich mein Sunnah-Gebet wirklich zu Hause verrichten? Aber in der Moschee des Propheten in Mekka ist das Gebet doch wertvoller als woanders. Und sagen ja, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist derjenige, der das gesagt hat, dass das Gebet in der Moschee wertvoller ist. Aber er ist auch derjenige, der gesagt hat, dass man das Sunnah-Gebet zu Hause beten soll, obwohl er in Medina gewesen ist. Taban, lasst uns realistisch bleiben. Wenn unser einer von Deutschland aus nach Medina geht, um dort zu beten in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, kommt es darauf an, bleibt er dort lange Zeit, sodass er dort nicht als Reisender gilt, dann soll er genau sich so sich verhalten. Er soll seine freiwilligen Gebete in dem Zuhause verrichten, wo er verbleibt, solange er dort ist. Sollte er allerdings Reisender sein, wenn er nur ein paar Tage dort bleibt, ein, zwei, drei Tage dort bleibt, dann ist es in diesem Fall für ihn keine Sunna, die Ratibe-Gebete zu verrichten. Und er sollte stattdessen, wenn er möchte und viele Hasanat bekommen möchte, stattdessen viele freiwillige Gebete verrichten. Einfach mutlaq Nafila. Es gibt keine Muqayyad Nafila Ratibe in diesem Fall, sondern mutlaq Nafila. Das heißt, er soll einfach beten, um für jedes Gebet die gewaltige Belohnung zu bekommen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm versprochen hat. Als nächstes freiwilliges Gebet, Muqayyad Nafila Gebet, das heißt zweckgebundenes Gebet, ist das Duha-Gebet. Das Duha-Gebet heißt deswegen Duha-Gebet, weil es zur Duha-Zeit verrichtet wird. Duha ist der frühe Vormittag. Manche Gelehrten bezeichnen die gesamte Zeit zwischen dem Sonnenaufgang bis zum Mittag als Duha-Zeit und manche bezeichnen den ersten Teil davon Duha und den zweiten Teil davon Duha. Aber richtigerweise, dieses Gebet, die Gelehrten machen keinen Unterschied in ihren Büchern, soweit ich informiert bin, zwischen diesen zwei Zeiten. Insofern ist das Duha-Gebet in der gesamten Vormittagszeit erlaubt. Das heißt, bis zum Mittag, bis zum Eintritt der verbotenen Zeit, besser gesagt, ist es erlaubt. Dieses Duha-Gebet, da gab es eine Meinungsverschiedenheit unter den Sahaba, ob dies überhaupt gesetzlich ist oder nicht, aber richtigerweise ist es gesetzlich, weil es authentisch überliefert wird über Abu Huraira radiallahu ta'ala an. Insofern, dieses Duha-Gebet ist gesetzlich, weil es eben authentisch überliefert ist über einen Sahabi namens Abu Huraira radiallahu an. Und es reicht auch, sobald es über einen mindestens überliefert worden ist. Und wenn jemand anderes sagt, das ist nicht authentisch, beziehungsweise das ist keine Sünde des Propheten, weil er das nicht von ihm erfahren hat, dann ist natürlich, auf Arabisch im Fiqh sagt man, al-muthbit muqaddamun ala nafi. Das heißt, derjenige, der eine Information mehr hat, seine Aussage geht vor jemand, der eine Information weniger hat. Denn wenn ich keine Überlieferung habe mit dem Propheten, dass er das Duha-Gebet verrichtet hat, dann natürlich werde ich sagen, dass es eine Bid'a ist, weil man sich nicht Allah nähern darf, außer auf gesetzliche Art und Weise. Aber wenn ein anderer einen Beweis hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, dann geht seine Aussage vor die Aussage des anderen. Dieses Gebet ist eine Sunnah, gemäß der allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, und auch zu entnehmen, nicht nur aus dem Hadith von Abu Huraira, sondern auch zu entnehmen aus dem folgenden Hadith von Abu Dharr, radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu sagte, jeden Tag muss der Mensch für jedes seiner Glieder eine Spende hergeben. Wenn man jemanden antrifft, als Spende für jedes Körperglied, das du hast, als Dankbarkeit Allah Azza wa Jal gegenüber. Jedes Mal, wenn man jemanden antrifft und grüßt, so gilt dies als Spende. Das Gute zu gebieten gilt als Spende. Das Schlechte zu verbieten gilt als Spende. Störende Gegenstände aus dem Weg zu räumen, gilt als Spende. Mit der Ehefrau zu verkehren, gilt als Spende. Und ersatzweise genügt es für all dies, weil du hast ja insgesamt 300 Körpergliedmaßen, 360 Körpergliedmaßen. Und der Prophet sagt, als Ersatz für all diese Arten von Spenden ist es, dass du 2 Raka'a am frühen Vormittag verrichtest. Das heißt, 2 Raka'a zur Vormittag, zur Duha-Zeit verrichtest. Das ist ein Ersatz dafür. Und dafür gibt es verschiedene, auch noch weitere andere Überlieferungen von Nu'aym ibn Hammar. Er berichtet, dass Allah Azza wa Jal in einem Hadith Qudsi sagt, dass der Prophet sagt, dass Allah gesagt hat, O Sohn Adams, lasse dir nicht am Anfang des Tages 4 Raka'a entgehen, dann werde ich deine Genüge am Ende des Tages sein. Insofern sehen wir, dass überliefert ist, dass man 2 Raka'a verrichtet, dass man 4 Raka'a verrichtet und richtigerweise ist diese Zahl uneingeschränkt. Das heißt, es gibt keine Höchstzahl. Sondern du darfst beten, wie du. Aisha sagte, radiallahu anha, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte das Duha-Gebet in 4 Raka'a zu verrichten und fügte hinzu, so viel Allah wollte. Und dieser Hadith ist Sahih Muslim überliefert worden. Insofern darf man es machen, so viel man möchte. Wann beginnt die Zeit und wann endet sie? Sie beginnt, nachdem die Sonne um die Länge eines Speeres aufgegangen ist. Und das ist etwa 7 Minuten, manche sagen ein bisschen weniger, manche sagen ein bisschen mehr, aber wenn man 7 Minuten wartet, also wenn du im Kalender liest, dass die Sonne zum Beispiel um 5 Uhr morgens aufgeht, dann wartest du 7 Minuten länger, mindestens, sicherheitshalber, damit du nicht in die verbotene Zeit in der verbotenen Zeit betest und dann darfst du 7 Minuten später, wie gesagt, manche sagen auch ein bisschen mehr, manche sagen ein bisschen weniger, das sollte nicht das Problem sein, dann betest du dein Duha-Gebet gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wobei dieses Gebet etwas hinauszuschieben besser ist. Das heißt, das Duha-Gebet hinauszuschieben ist besser. Denn Al-Qasim ibn al-Shaybani berichtet, dass Zayd ibn Arqam radiallahu anhu, einige Leute zur Duha-Zeit hat beten sehen. Dann sagte er, sie wissen doch, dass das Gebet zu anderer Zeit besser ist. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gebet der immer wieder Umkehrbereiten, Salatul Awwabin, ist, wenn die Pfoten der kleinen Kamele heiß werden. Das ist nämlich die Zeit, in der die Sonne bereits ein wenig aufgegangen ist und wodurch eben die Steine bzw. der Boden heiß geworden ist. Und das ist natürlich nicht direkt nach Sonnenaufgang, sondern je nachdem natürlich, wie lange die Mittvormittagszeit ist, aber ein paar Stunden später, zur heißeren Zeit besser gesagt, am Vormittag. Und der Prophet a.s.w. sagte, hier etwas Gewaltiges. Er sagt, Salatul Awwabin, das heißt, das Gebet derjenigen, die stets bereit sind, umzukehren. Jedes Mal, wenn man ihnen sagt, Achi, das ist haram, er sagt, okay, ich höre damit auf. Wenn man ihnen sagt, Achi, das darfst du nicht machen, hält sich davon zurück. Jedes Mal, wenn man ihm eine Ayah sagt, ein Hadith sagt, dann weiß er seine Grenzen, überschreitet sie nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim über diese Leute, dass er sagte, فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist denjenigen, die stets bereit sind, umzukehren, gegenüber verzeihend. Die Duha-Zeit endet, das heißt, die Duha-Zeit für dieses Gebet endet ein paar Minuten, bevor die Mittagszeit beginnt. Also genauso wie gesagt haben, etwa 7 Minuten nach dem Sonnenaufgang, genauso 7 Minuten ungefähr, bevor du siehst, das heißt, wenn du siehst, dass die Mittagszeit um 13.30 Uhr beginnt, die Dhuhr-Zeit um 13.30 Uhr beginnt, dann rechnest du rückwärts ungefähr 7 Minuten, also zum Beispiel 13.23 Uhr und ab diesem Zeitpunkt betest du nicht mehr, bis die Mittagszeit eingetroffen ist, weil das auch wieder eine verbotene Zeit ist. Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Sunnah-Gebete, auf die wir inshallah ta'ala auch in der, schnell hinweisen möchten, inshallah ta'ala. Einmal ist das 2 Raka'a, nachdem man das Wudu verrichtet hat, nachdem man die Gebetswaschung gemacht hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, der überliefert worden ist von Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Also Uthman radiallahu anhu hat einmal beschrieben, wie der Prophet die Gebetswaschung verrichtet hat. Und dann hat er gesagt, wer die Gebetswaschung, der Prophet sagt das auch, wer den Wudu so ähnlich vollzieht wie ich und hiernach 2 Raka'a verrichtet, sich währenddessen nicht ablenken lässt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Wer den Wudu so ähnlich verrichtet wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er hat zusammen diesen Wudu, hat er den Wudu auf vollkommene Art und Weise gemacht, hat seine Körperteile 3-mal gewaschen, und hiernach 2 Raka'a verrichtet, sich währenddessen nicht ablenken lässt, dem werden seine vergangenen Sünden alle vergeben. Deswegen sollte man auch versuchen, wenn man den Wudu gemacht hat, direkt danach diese 2 Raka'a zu verrichten. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass man abgelenkt wird durch ein Gespräch, weil man zum Essen gerufen wird oder weil man irgendetwas, ein Telefonat bekommt und so weiter und so fort, um das eben zu vermeiden, sollte man versuchen, das direkt danach zu verrichten. Ein weiteres Gebet, das wir haben noch inshallah ta'ala 3 Gebete, auf die wir hinweisen möchten für heute, inshallah. Das erste ist das Istikhara-Gebet. Istikhara. Istikhara kommt vom Wort Khair. Khair ist das Gute. Beziehungsweise das Bessere. Khair benutzt man im arabischen Wort auch für Akhyar. Und Akhyar bedeutet das Bessere. Und Istikhara bedeutet nach dem Besseren von beidem suchen oder verlangen. Nach dem Besseren von beidem suchen bzw. verlangen. Weil das Wort Isti auf Arabisch, Alif, Sin, Ta, weist immer darauf, dass man nach etwas verlangt, dass man etwas ersucht. Und hier geht es darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat uns hier eine Möglichkeit gegeben, uns sich ihm zu nähern und seinen Segen zu erlangen. Denn die Leute in der Jahiliyyah haben auf verbotene Weise versucht herauszufinden, was für sie die bessere von beiden Entscheidungen ist. Also wenn man vor einer Entscheidung steht und wissen möchte, was man macht, dann haben sie zum Beispiel einen Vogel fliegen lassen und nachdem, welche Richtung er geflogen ist, haben sie sich entschieden. Und da dies natürlich eine fasid Aqidah ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns alhamdulillah die Möglichkeit gegeben, erstens bei der Istikhara macht man das Erste, was man macht bei Istikhara, man berät sich. Und das ist auch ein bekannter Fehler, den Leute machen, dass sie sagen, ich mache Istikhara, während er selbst sich noch nicht im Klaren ist, was er machen will. Das ist falsch. Istikhara betet man, wenn man schon weiß, was man machen möchte. Istikhara betet man, wenn man sich entschieden hat, was man macht und nicht vorher. Vorher berät man sich und vorher verlässt man sich nach Allah subhanahu wa ta'ala auf die Vernunft. indem man Leute fragt, die sich auskennen, Leute fragt, die etwas schon durchgemacht haben, Leute fragt, die Erfahrung haben. Und danach, wenn man sich entschieden hat, welchen Weg man geht, kann es immer noch sein, dass man sich unsicher ist. Und diese Unsicherheit, die räumst du aus dem Weg, indem du Istikhara machst. Und Istikhara bedeutet, Allah darum zu bitten, dir den besseren Weg zu zeigen und dir dabei zu helfen, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und diese Istikhara mit Allah Azza wa Jal macht man als letztes. Denn nachdem man von Allah Azza wa Jal, nachdem man Allah um Rat fragt, fragt man niemanden mehr um Rat. Und deswegen, dieses Istikhara-Gebet bedeutet nichts anderes, als dass man zwei freiwillige Rak'ah verrichtet. Zwei freiwillige Rak'ah verrichtet und am Ende des Salah, bevor man den Taslim spricht, spricht man einen Dua, und zwar den man natürlich nachschlagen kann, auswendig lernen kann, aber der beginnt ungefähr so: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Und das bedeutet, O Allah, ich bitte dich bei deinem Wissen, mir zu helfen, zu wissen, was besser ist. Das ist so die Bedeutung dieses Duas. Und das geht weiter, kann man natürlich an entsprechender Stelle nachschauen und nachlesen. Und dieses Dua, wie gesagt, spricht man vor dem Salam. Vor dem Salam. Denn das ist die Stelle, an der man Bittgebete sprechen soll. Und danach, liebe Geschwister, nachdem man das Salah verrichtet hat, und man verrichtet es einmal pro Angelegenheit, nicht zweimal, nicht dreimal, nur einmal pro Angelegenheit, danach verlässt man sich auf Allah Azza wa Jal, macht das, wozu man sich entschieden hat, und dann wird das, insha'Allah ta'ala, die richtige Entscheidung gewesen sein. Und es gibt nichts, worauf man wartet. Es muss auch keinen Traum geben, den man sieht. Und es muss auch kein Wunder geschehen, ja, sondern man macht das, wozu man sich entschieden hat, und verlässt sich auf Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah hilft einem insha'Allah dabei, dass das die richtige Entscheidung gewesen ist. So viel zum Istikhara-Gebet. Danach gibt es das Sonnenaufgangsgebet, das ist das Ishraq-Gebet. Ishraq-Gebet. Ishraq ist der Sonnenaufgang. Anas ibn Malik berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Wer das Morgengebet in der Gemeinschaft verrichtet, hiernach sitzen bleibt und Allahs gedenkt, bis die Sonne aufgegangen ist, dann zwei Rak'ah verrichtet, so wird einem die Belohnung einer vollkommenen Hajj und Umrah gutgeschrieben. Und dieser edle Hadith, liebe Geschwister, bedeutet was? Erstens, du verrichtest dein Fajr-Gebet in der Gemeinschaft der Muslime. Das heißt, wenn jemand das alleine verrichtet, bekommt er nicht diese Belohnung. Es gemeint ist hier, dass man das Gebet in der Gemeinschaft der Muslime verrichtet. Und sollte man auf der Reise sein, betet man es eben in der Reisegemeinschaft. Also es muss nicht unbedingt in der Moschee sein. Wenn du woanders bist und eine Gemeinschaft gebildet hast, auch da, inshallah ta'ala, trifft auf dich dieser Hadith zu. Zweitens, nachdem man das Salah verrichtet hat, gedenkt man Allahs, macht Dhikr, indem man Koran liest oder Allah lobpreist oder religiöse Fragen beantwortet. Auf jeden Fall beschäftigt man sich mit seinem Herrn subhanahu wa ta'ala. Sobald man aber sich unterhält über etwas Weltliches, sobald man etwas Sündhaftes spricht, erhält man diese Belohnung offensichtlich nicht. Oder auch manche Leute, sie nicken ein und sie schlafen ein. Das kann auch passieren, wenn man müde ist, dann natürlich behält man offensichtlich die Belohnung nicht. Aber das bedeutet nicht, dass man dann sagt, okay, ich habe die Belohnung verpasst, gehe ich nach Hause. Ja? Er sagt es, sallallahu alaihi wa sallam, behält man die Belohnung einer vollkommenen Hajj und Umrah. MashaAllah, das ist die beste Belohnung. Aber wenn du es nur schaffen kannst, die Hälfte der Zeit Allahs zu gedenken, und oder weil du zur Arbeit gehen musst, nur eine Viertelstunde nach Allahs zu gedenken, Dhikrullah ist die beste Tat überhaupt. Dhikrullah ist die beste Tat überhaupt. Deswegen, wenn du nicht den ganzen Kuchen bekommen kannst, dann lass dir nicht einen Teil davon entgehen. Drittens, man bleibt an der Stelle sitzen, an der man gebetet hat. Man bleibt an der Stelle sitzen, der man gebetet hat. Wenn du also aufstehst von deinem Gebetsplatz, vom Fajr-Gebet, und sitzt dich an die Wand, oder stehst auf und holst einen Mushaf, oder stehst auf und gehst Wudu erneuern, oder stehst auf und erhebst das Telefon ab oder was auch immer, dann trifft dieser Hadith nicht auf dich zu. Deswegen ist die dritte Bedingung, ist, dass du an dieser Stelle stehen bleibst. Denn es heißt im Hadith wortwörtlich, qa'ada fi musalla. Und er bleibt sitzen an der Stelle, wo er sein Gebet verrichtet hat. Bis die Sonne aufgegangen ist. Die vierte Bedingung, die diese Belohnung zu behalten ist, dass man zwei Raka'a verrichtet. Und das ist das, was wir als das Ishraq Sara bezeichnen. Und das heißt, das Gebet nach Sonnenaufgang. Das ist eine gewaltige Belohnung, die man täglich erlangen kann. Und dieser Hadith übrigens ist ein Beweis dafür, dass die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah, wenn man zum Beispiel nach Mekka verreist und eine Umrah verrichten möchte, dass man diese Umrah mehrmals verrichten darf. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Es gibt keine Grenze nach oben hin. Man darf die Umrah in einer Reise so oft verrichten, wie man möchte. Warum ist das ein Beweis? Weil der Prophet ﷺ uns immer wieder dazu aufgefordert hat, diese Belohnung zu bekommen, diese Belohnung einer Umrah zu bekommen. Und wenn man das täglich machen kann, wie in diesem Hadith, durch ein Salah, obwohl man die Umrah nicht wirklich verrichtet hat, dann erst recht, wenn man die Umrah wirklich verrichten möchte. Und deswegen, und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, wie es heißt im authentischen Hadith Sahih Muslim, er ist jeden Samstag ist er zur Quba-Moschee gegangen, hat dort gebetet. Und die Quba-Moschee, die Belohnung, die man erhält, wenn man in Quba-Moschee betet, ist was? Belohnung einer Umrah, richtig? Und die Tatsache, dass er jeden Samstag dahin gegangen ist, und auf Arabisch heißt Kulla Sabt, kann man auch übersetzen mit jede Woche. Entweder jede Woche oder jeden Samstag, wie dem auch sei, einmal die Woche ist er hingegangen und hat dort gebetet. Warum? Damit er die Belohnung der Umrah bekommt. Und wenn jemand jetzt sich sagt, ich möchte die Umrah selbst vollziehen, dann die Belohnung erst recht. Deswegen ist das, wie gesagt, an sich ein Beweis für die Mehrheit der Ulama, unter anderem Beweisen, dass man eine Umrah mehrmals vollziehen darf. Und auch der Prophet hat darauf hingewiesen. Er sagt, Al-Umratu ila al-Umrah. Er sagt, die Umrah regelmäßig zu verrichten, einer nach der anderen, ist eine Tilgung für die Sünden, die dazwischen gemacht worden sind, sofern man die großen Sünden vermeidet. Und das letzte Salah, auf das wir hinweisen möchten, ist das Salatul Haja, das sogenannte Gebet bei Sorgen. Das Gebet bei Sorgen. Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu sagte, immer wenn den Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas besorgte oder bedrückte, betete er. Wenn man also ein Problem hat, wenn man Sorgen hat, wenn dich etwas bedrückt, dann zeig Allah subhanahu wa ta'ala, dass er für dich der Wichtigste ist und dass Allah azza wa jalla derjenige ist für dich, der dir als erstes in den Sinn kommt. Und sei nicht wie der andere, das Erste, was er macht, er geht zu einem anderen Menschen und bittet ihm Hilfe. Das Erste, was er macht, er geht zu einem Gelehrten, er geht zum Imam, er geht zu einem Freund, er geht zu seinem Vater, er geht zu seiner Frau, er geht zu seiner Mutter, wer auch immer. Sei derjenige, der Allah gezeigt, dass das Erste, der Erste, an den er denkt, das ist sein Herr, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, sagen manche Tafsir-Gelehrten, hat Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf alayhi salatu wassalam im Gefängnis mehrere Jahre länger verweilen lassen, weil er nicht als erstes sich an seinen Herrn gewandt hat, als er im Gefängnis gewesen ist. Allah sagt im Koran, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Deswegen ist es gesetzlich, dass man, wenn man eine Sorge hat, machst du Wudu und das Erste, du machst zwei Raka'a für Allah subhanahu wa ta'ala. Du wirst sehen, welchen Einfluss es hat auf dein Herz. Denn jede Sorge, liebe Christ, jedes Problem, das du hast, ist nur so groß, wie es in deinem Kopf ist. Und wenn Allah dir die Sorgen wegnimmt, dann hast du mit keinem Problem ein Problem. Allah sagte als letztes im Koran, فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. Wenn sie doch nur, es geht hier um Völker, die Allah azza wa jalla vernichtet hat aufgrund ihres Unglaubens, wenn sie doch nur, als unsere Gewalt, unsere Strafe über sie kam, unterwürfig gefleht hätten. Mach den Satz zu Ende. Dann hätten wir die Strafe von ihnen wieder weggenommen. Hätten sie gefleht Allah um Hilfe, hätten sie sich Allah azza wa jalla zugewandt, als die Strafe zu ihnen kam, Allah hätte die Strafe von ihnen weggenommen. Und die unterwürfigste Form der Anflehung, eine Form der Anflehung ist, deine Hände hebst und sagst, oh Allah, verzeih mir, oh Allah, hilf mir.